Ich wurde mit dem N-Wort betitelt, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe und nicht weiß bin. Das macht mich traurig, denn es zeigt, dass Vorurteile und Rassismus leider immer noch ein Thema sind.